Last night we had 540 people in this room. Gestern Abend waren 540 Leute in diesem Raum. Wednesday we got a phone call from Arnaldo Moreno. Am Mittwoch hat Arnaldo angerufen. He's world class guitarist. Er ist ein weltberühmter Gitarrist. He won the world championship. Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen. He's a Christian. Er ist Christ. He's a friend of ours. Er ist ein Freund von uns. He's a professor at the university. Er ist Professor auf der Universität. And they had a concert last Saturday. Und sie hatten letzten Samstag ein Konzert. And so many people came that the owner of the hall said you can't meet here anymore. Und es sind so viele Leute gekommen, dass der Besitzer dieses Saals gesagt hat, ihr könnt hier nicht mehr herkommen. So they had nowhere to go. Also hatten sie irgendwie keinen Ort, wo sie hinkonnten. And they kept thinking and thinking and they prayed and they didn't know what to do. Und sie haben nachgedacht und gebetet und wussten nicht, was sie tun sollten. And then he thought, and on Wednesday, CEG. Und am Dienst, dann hat er gedacht, am Mittwoch CEG. So he called and we said yes, of course. Und dann hat er angerufen und wir haben ja gesagt. We didn't know that 120 people were in the 60 people were in the choir and then 50 people were in the orchestra. Wir wussten nicht, dass 60 Leute singen würden und dass 50 Leute im Orchester waren. So they had 120 people with them. Also 120 Leute insgesamt. And we had an awesome time. Und wir hatten echt eine super Zeit. And Arnaldo said, "This is my dream has been fulfilled." Und er hat gesagt, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Because all the songs are Christian. Weil die Lieder waren alle christliche Lieder. Most of the people who were here were not Christians. Und die meisten Leute, die da waren und sich das angehört haben, waren keine Christen. A famous director. Conductor. Er ist ein Dirigent. They're famous. Ach so, ein berühmter Dirigent war hier. And other important people from the university. Und auch andere wichtige Leute von der Uni. And the people in the choir said, it was so easy to sing here. It was so easy. Und die im Chor gesungen haben gesagt, es war so leicht hier zu singen. And all of them said, this is the favorite place that they like to perform. Und alle haben gesagt, das ist so ein schöner Ort und sie würden sich den wieder aussuchen. The favorite. Es war ihr Lieblingsort. From all the places they've been. Von allen Orten, an denen sie schon performt haben. Even at the university, the professional hall, this is the favorite place they like to perform. Sogar gegenüber dem Universitätssaal, wo sie auch schon gespielt haben, war das hier ihr Lieblingsort. So they're coming next year again. Also kommen sie nächstes Jahr wieder. And all the people wanted to know, what is this place? Und alle wollten wissen, was ist das hier? It's Freikirche. Es ist eine Freikirche. So I want to show you a little clip. Wir zeigen euch ein kurzes Video. From yesterday, I was the head ordner. Beate was my assistant. Ich war der Hauptordner und Beate hat mir assistiert gestern. We just stuffed people everywhere. Just stuffed them like they were donuts, you know? Wir haben die Leute so wie Donuts in Schachteln gepackt. Bringing them in and here, put one there, put one there, put one there. Haben die Leute beim Eingang reingeholt und haben sie irgendwie noch untergebracht. Yeah. So take a look. This is nice. Also schaut euch das an. Great, huh? So afterwards, Arnaldo said to me. Nachher hat Arnaldo zu mir gesagt. He blessed us. Er hat uns gesegnet. He said, "Pastor Rob, God is so going to use this church." Er hat zu mir gesagt, Pastor Rob, Gott wird diese Gemeinde so gebrauchen. In such a greater way. In so einer Art und Weise. He spoke such an authoritative blessing on us. Er hat mit Autorität einfach einen Segen ausgesprochen. I just thought, wow. Ich habe einfach gedacht, he wow. He says, I live to do these kind of things. Er hat gesagt, ich lebe, um genau diese Dinge zu tun. I said, I live to create the environments to do these kind of things. Und ich habe gesagt, ich lebe, um die Umstände zu schaffen, damit solche Dinge stattfinden können. So we're a good team. Also wir sind ein gutes Team gewesen. Maybe by the next time they come, the cellar will be ready, huh? Und das nächste Mal, wenn sie wiederkommen, wird sogar der Keller fertig sein. So, okay, we have last week we had a Umfrage. Letzte Woche haben wir eine Umfrage gemacht. An attendance survey. Für alle die regelmäßig herkommen. Yeah, if you didn't fill it out, maybe you could take a moment now and fill it out. Also wenn du ein regelmäßiger Besucher bist und das ausfüllen möchtest, dann können wir das jetzt tun. We have the right information in our database. Damit wir in unserer Datenbank deine richtigen Daten haben. And even if this is not your church, it's also something you can tell us. This is not our church. Auch wenn du Besucher bist, kannst du das ausfüllen und uns die Dinge first sagen, question, wo du möchtest. And then you don't have to fill too much. Fill out what you want if you're just a visitor. Wenn du also Besucher bist, dann füll einfach das aus, was du uns sagen möchtest. Then we know. We know. Und dann kennen wir uns aus. For the rest of us, let's watch the concert is on YouTube now. Das Konzert von gestern ist jetzt auf YouTube. So let's just jump in somewhere in the concert and go to YouTube. In der Zwischenzeit können wir uns einen Ausschnitt anschauen. If you need a pen, the ushers have pens. Und just raise your hand. Es werden Stifte durchgegeben. Anybody Wenn du einen Stift brauchst, kannst du aufzeigen. Okay. Okay, let's go to the YouTube. Famous. Er ist eigentlich sehr berühmt. But obviously not in this room. Okay. Aber nicht hier. Okay. Okay, so let's continue with our series. Wir machen weiter mit unserer Serie. Let's go to the first slide. Zur ersten Folie. We're talking about the five purposes of God in our life. Wir sprechen über die fünf Absichten oder Zwecke Gottes in unserem Leben. And the first purpose is worship. Der erste Zweck, die erste Absicht ist Lobpreis. And we're following the book by Rick Warren, The Purpose-Driven Life. Und wir gehen nach einem Buch vor von Rick Warren, das auf Deutsch heißt Das Leben mit Vision. It's got 40 chapters. Es hat 40 Kapitel. Representing 40 days. Und das sind 40 Tage. Second slide. First day, we were born by his purpose and for his purpose. Tag 1, wir sind geboren für seinen Zweck und zu seinem Zweck. Day 2, you are not an accident. God made you for a reason. Tag 2, du bist kein Unfall. Gott hat dich absichtlich geschaffen. You know, we can know this in our head, but it's got to sink into the heart. Das kann man zwar kognitiv verstehen, aber das muss ins Herz sinken. Because there's something inside of us that says, not for me. Weil da ist etwas in uns, das sagt, das gilt nicht für mich. Maybe someone else. Vielleicht gilt es für jemand anderen. For all of us. Let's go. Aber es ist eine Wahrheit für uns alle. Day 8, you were planned for God's pleasure. Tag 8, du bist geplant worden, um Gott Freude zu bringen. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Alles, was du machst, was Gott Freude bringt, ist ein Akt des Lobpreises. Isn't that awesome? Ist das nicht toll? Having Arnaldo here last night. Dass Arnaldo letzte Nacht hier war. Though it was a lot of stress for us. Natürlich war es sehr viel Stress für uns. We had to move a lot of stuff around and we had to be completely active. Wir sind sehr aktiv gewesen, haben sehr viele Gegenstände verrutschen had müssen. Other things we were doing. Und wir hatten auch andere Dinge, die But wir zu tun hatten. But it was an act of worship because we knew it was pleasing to God. Aber wir wussten, es würde Gott Freude bringen und daher war es ein Akt des Whatever we do. Und egal was das ist. That honors God. Egal was es ist, wenn es Gott is ehrt, an act of worship. Dann ist es ein Akt des Lobpreises. Day 11, being a best friend of God. Tag 11, ein guter Freund Gottes zu sein. God doesn't expect us to be perfect. Gott erwartet nicht von uns, dass wir perfekt sind. Everyone go. Atmet man alle aus. But he does insist on complete honesty. Aber er besteht darauf, dass wir völlig ehrlich sind. About our faults. Über unsere Fehler. And our feelings. Und unsere Emotionen. Next day. Day 18. Tag 18. Experiencing life together. Das Leben gemeinsam erleben. The Bible calls this shared experience fellowship. Die Bibel nennt diese geteilte Erfahrung Gemeinschaft. God wants us to live life together. Gott möchte, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen. Not just in the church, but with other churches. Nicht nur in einer Gemeinde, sondern mit anderen Gemeinden gemeinsam. Let's go further. 1 John 1:3. 1. Johannes 1:3. Oh, this is the wrong slide. This is the wrong. Das this ist die is the falsche wrong Folie. One. There's another PowerPoint. No, it's the wrong PowerPoint. There's got to be another PowerPoint. This is the wrong one. Okay. If we say we have... Does it say... Because there was one from last week and one from this week, they look the same, but this is the one from this morning? Because it has different verses in it. Okay. Verse 6. If we say that we have fellowship, a shared experience with God, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, and yet walk in darkness, und wandeln in der Finsternis, we lie and do not practice the truth. So lügen wir und tun nicht die Wahrheit. What is darkness? Was ist Finsternis? I'm not honest with myself. Ich bin nicht ehrlich zu mir selber. I'm not honest with people. Ich bin nicht ehrlich mit anderen Menschen. And I'm not honest with God. Und ich bin nicht ehrlich Gott gegenüber. That's darkness. Das ist Finsternis. God lives in the light. Gott lebt im Licht. God has never lied. Gott hat nie gelogen. God cannot lie. Er kann nicht lügen. It says in Titus 1:2. In Titus 1:2 steht. It's impossible for God to lie. Es ist unmöglich für Gott zu lügen. Next verse. Nächster Vers. Verse 7. But if we walk in the light, Wenn wir aber im Lichte wandeln, as he himself is in the light, wie er in dem Licht ist, we have fellowship with one another. So haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Next verse. If we continually confess our sins, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, he is faithful and righteous to forgive us our sins. So ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben and to cleanse us from all unrighteousness. Und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Now that word confess is the word homologeo. Und das Wort bekennen ist homologeo, which means to agree. Und das bedeutet übereinstimmen. And it means that the Holy Spirit is convicting me of something. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist mir etwas zeigt. And I'm agreeing. Und ich stimme zu. Ich stimme überein. If I agree. Also ich gebe etwas zu. He is faithful and righteous to forgive us. Und wenn ich etwas zugebe, dann ist er treu und gerecht, mir zu vergeben. Next verse. Okay. In real fellowship, people experience authenticity. In wirklicher und wahrer Gemeinschaft erleben Menschen Authentizität. Number one. Now, if she can't say that, could you imagine me trying to say that? Try. Authenticität? Okay. That's a miracle. Okay. James 5:16. Jakobus 5:16. Confess, homologeo. Bekennt, das ist wieder homologeo. Agree to one another, therefore your faults. Stimmt miteinander überein über eure Vergehen. And pray for one another that you may be healed. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. We talked about this last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. If I'm in a situation and I offend somebody, wenn ich in einer Situation bin und ich beleidige jemanden, maybe with my attitude, vielleicht durch meine Einstellung, and they say, why are you so irritable? Und die Leute geben mir die Rückmeldung, warum bist du so leicht irritierbar? Now, I can admit that. Ich kann das zugeben. And the next word from that person should be, can I pray for something? Und das Nächste, was die Person dann sagen sollte, ist, können wir für was beten? Hey, you're kind of irritable today. Du bist heute irgendwie leicht reizbar. Können wir für irgendwas beten? Hey, you're kind of irritable today. Du bist irgendwie leicht reizbar. Yeah, I know. Ja, ich weiß. Something I can pray for. Gibt's was, wofür wir beten können? Yeah, I lost my job yesterday. And I'm... Ja, ich habe gestern meine Arbeit verloren. This is so awesome. Das ist so toll. Is there something I can pray for? Gibt es etwas, wofür ich beten kann? If we kann? Notice something that is between us with somebody. Wenn wir etwas bemerken, was zwischen uns und jemand anderem steht. Hey, I notice you're using bad language. Hey, du schimpfst die ganze Zeit. Ist mir aufgefallen. Yeah, you're right, I do. Ja, stimmt. Something I can pray for. Gibt es etwas, wofür ich beten kann? Actually, you know what? It's like a family curse. All my family curses. Ja, irgendwie ist es wie ein Familienfluch. Irgendwie fluchen alle bei uns zu Hause. Maybe you can pray for me. That would be broken. Vielleicht kannst du für mich beten, damit das endlich gebrochen wird. It says, and you will be healed. Und es steht da, und damit wir geheilt werden. So powerful. Und das hat so große Wirkung. Let's go to the next. In real fellowship, people experience mutuality. In wahrer Gemeinschaft erleben Menschen Gegenseitigkeit. That means that it's two ways. Das bedeutet, dass alles zwei Wege hat. It means let someone else talk too. Das bedeutet, lass jemand anderen auch sprechen. How many conversations have I been in where I never got to say a word? In wie vielen Gesprächen war ich schon, wo ich kein einziges Wort gesagt habe? How many dinners have I been to? Zu wie vielen Abendessen bin ich gegangen? Where you couldn't even say a word. Wo du nicht mal irgendwie zu Wort gekommen people bist. People just cutting each other off, like fighting to say something. Weil sich alle irgendwie gegenseitig das Wort abschneiden, weil alle was sagen wollen. I even know somebody who, after they finish a sentence and they have nothing else to say. Ich kenne sogar jemanden, wenn die Person einen Satz fertig sagt und nichts mehr sonst zu sagen hat. They do this. Dann macht sie Folgendes. They say, well, Pastor Rob, that's all I wanted to say. Pastor Rob, das ist alles, was ich sagen wollte. Literally do that. Sie macht das wirklich which so. Means like I have nothing to say. Und sie meint eigentlich, ich habe nichts mehr zu but sagen. But don't say anything until I think of something else to say. Aber sag du nichts, bevor mir was Neues eingefallen literally, ist. Literally. Wirklich. It's like it has to be two ways. If you have nothing to say, let me talk. Aber es muss doch Gegenseitigkeit beruhen. Right? don't assume that this is active in your life. Geh nicht davon aus, dass das schon gegeben ist in deinem Leben. Let everybody have a chance to talk. Lass allen die Möglichkeit zu reden. That's real fellowship. Das ist wahre Gemeinschaft. Now tonight, number three. Und heute Nummer drei. In real fellowship, people experience sympathy. In wahrer Gemeinschaft erleben Menschen Mitgefühl. Hebrews 4:15. Hebräer 4:15. For we do not have a high priest who cannot sympathize sympatheo with our weaknesses. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitgefühl zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Jesus sympathizes with us. Jesus hat Mitgefühl mit uns. He feels our weaknesses. Er fühlt unsere Schwäche. Now, if you go online, wenn du online gehst, and you put in the Google, und du googelst folgendes, validating feelings, die Validation von Gefühlen, which is important to validate somebody's feelings, also etwa, ja, die Gefühle von jemand anderem zu validieren. It always has to do with like 5 tips for men to validate their wife's feelings. Und dann kommt man relativ schnell auf die 5 Tipps für Männer, wie sie die Gefühle ihrer Frau wahrnehmen. 3 Tipps for men to validate their wife's feelings. Oder die 3 wichtigsten Tipps für Männer, um die Gefühle ihrer Frau wahrzunehmen. You never find 2 tips for a wife to validate her husband's feelings. Aber es ist nie umgekehrt. Es gibt nie die 2 Tipps für den Mann, wie er die Emotionen der Frau wahrnimmt. It is non-existent. Das gibt's nicht. And my point is this. Und das, was ich sagen will, if ist folgendes. If all of you wives understand feelings so well, wenn ihr Frauen alle so gut Gefühle verstehen könnt, then teach us. Dann bringt es uns bei. Validate us. Bringt es uns bei. I mean, I'm on my computer studying. Ich sitze da vor meinem Computer. Preparing something. Versuch mich auf was and vorzubereiten. And I say, my computer freezes or something. I say, I hate this computer. Und dann mein Computer, das war irgendwie langsam und ich sage, ich hasse I'm diesen Computer. I'm gonna smash this computer. Ich könnte ihn echt auf den Boden schmeißen. What does my wife say? Was sagt meine Frau? Buy a Mac. Like every time, like I've heard that 100 times. Und das hat sie schon 100 Mal gesagt. Come on, hurry up, you computer. What are you doing now? Ach Computer, tu weiter. Was machst du schon wieder? I told you, buy a Mac. Ich hab dir schon gesagt, kauf einen Mac. Now that is like no validation of my feelings at all. Das ist überhaupt keine Anerkennung meiner Gefühle. I'll tell you what validation is. This is validation. Ich sage euch, was Anerkennung meiner Gefühle heißen würde. Sounds like you're having a tough day, hon. Schaut so aus, als hättest du gerade einen schwierigen Tag. Sounds like you're in an incredible spiritual battle. Schaut so aus, als wärst du gerade inmitten eines echt argen geistigen Sounds Kampfes. Like you're carrying the weight of the world on your shoulders. Schaut so aus, als würdest du das Gewicht der Welt auf den Schultern tragen. Sounds like if you win this battle, there'll be major breakthrough in the kingdom of God. Es schaut so aus, wenn du diesen Kampf gewinnst, dass es dann echte Durchbrüche gibt in der geistigen Welt. And here it comes. Und jetzt kommt's. Would you like a cold drink and some popcorn? Möchtest du ein kaltes Getränk und ein bisschen Popcorn? That's validation. Das ist die Anerkennung meiner Gefühle. Validating feelings are important. Die Anerkennung von Gefühlen ist wichtig. And if your husband doesn't validate your feelings, und wenn dein Mann deine Gefühle nicht anerkennt, then teach him how to do it by validating his feelings. Dann zeig ihm, wie es geht, right? Indem du seine anerkennst. You can give an applause. Thank you. That's awesome. All right. Tonight I'm going to get a cold drink and popcorn. Yeah. Heute kriege ich sicher ein kaltes Getränk und Popcorn. Okay, let's go to a statement. Kommen wir zu einer Aussage. This is from the book. Und das kommt von Rick Warren aus dem Buch. Every time we understand and affirm someone's feelings, we build fellowship. Jedes Mal, wenn wir jemanden verstehen und die Gefühle von jemand anderem anerkennen, dann ist das Gemeinschaft. Every time we validate the feelings of someone, we build fellowship. Jedes Mal, wenn wir die Gefühle von jemandem anerkennen, dann ist das Gemeinschaft. Is that true? Stimmt das? In a certain setting. In manchen Kontexten. What's wrong with the statement? Was stimmt hier nicht? What has to be understood about that for it to be true? Was muss verstanden werden, damit es wahr ist? How about Judas? Was ist mit Judas? Did he have any feelings? Hatte er Gefühle? What if we could talk to him tonight? Was wäre, wenn wir heute mit ihm sprechen könnten? What would he say he felt? Was würde er sagen, was er gefühlt hat? Maybe something like this. Vielleicht etwas so in der Art. You know how I felt? Weißt du, wie es mir geht? Somehow I felt like an outsider. Irgendwie fühle ich mich wie ein Außenseiter. Do you know how it feels when the Lord says, "I've chosen you all"? Der Herr sagt, ich habe euch alle auserwählt. But one of you is a devil. Aber einer von euch ist der Teufel. Do you know how that feels? Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Especially when everybody kind of assuming it's me. Und irgendwie jeder geht davon aus, dass ich das bin. And then I'm accused of being a thief. Und dann werde ich auch noch angeklagt, dass ich ein Because Dieb bin. Because I took some money from the spender, from the offering. Weil ich ein bisschen Geld von der Spende abgezweigt habe. Do you know what I left to follow Jesus? Wisst ihr, was ich zurückgelassen habe, um Jesus nachzufolgen? I could have been an accountant. Ich hätte ein Buchhalter sein können. And here I'm doing the books for Jesus. Und jetzt mache ich die Buchhaltung für I Jesus. I had a family to take care of. Does anybody understand that? Ich hatte eine Familie. Versteht das irgendjemand? I had a mother behind. Ich hatte eine Mutter. I only took what I felt belonged to me. Ich habe nur das genommen, was ich dachte, was mir gehört. There was more than enough there. Es war mehr als genug da. Does anybody understand my feelings? Versteht irgendwer meine Gefühle? Do you think I really wanted Jesus to die? Glaubt ihr wirklich, dass ich wollte, dass Jesus stirbt? Why would I have committed suicide? Warum hätte ich Selbstmord begehen sollen? Do you know how bad I felt? Wisst ihr, wie es mir gegangen ist, wie schlecht es mir gegangen All ist? I wanted to do was help. Alles, was ich machen wollte, war so, einfach zu helfen. Das war alles. I mean, it was just moving so slow. Aber es ist so langsam weitergegangen. I mean, Hosanna, Hosanna! Everybody wanted him to be king. Hosanna, Hosanna! Alle wollten, dass er König wird. What is he doing? He's just taking his time. Aber was macht er? Er geht irgendwie so langsam voran. So I went to the Pharisees. I told them where he was. Und dann bin ich zu den Pharisäern gegangen und habe ihnen gesagt, wo er ist. I mean, what was wrong with that? Ich meine, was ist so falsch daran? He had to do one miracle and the kingdom was his. Ich meine, er hätte nur ein Wunder tun müssen und das Königreich hätte ihm gehört. Does anybody understand my feeling here? Versteht irgendjemand meine Gefühle? I mean, I felt bad. Ich habe mich schlecht gefühlt. I don't understand why I'm in hell today. Ich verstehe nicht, warum ich in der Hölle bin heute. Why am the most cursed man who ever lived? Warum bin ich der verfluchteste Mann, der jemals gelebt hat? Does anybody understand how I feel? Versteht irgendjemand, wie ich mich fühle? What's wrong with the statement? Was stimmt mit dieser Aussage nicht? It needs a phrase. Es braucht einen Kontext. Every time we understand and affirm someone's feelings, jedes Mal, wenn wir jemanden verstehen und die Gefühle von jemandem anerkennen, in the light, im Licht, in the light, im Licht, we build fellowship. Dann entsteht Gemeinschaft. Remember 1 John, if we walk in the light, we have fellowship. 1. Johannes, wenn wir im Licht gehen, dann haben wir Gemeinschaft. Sympathizing with someone who's in darkness. Mit jemandem Mitgefühl zu haben, der aber in der Finsternis wandelt. Brings me into darkness. Bringt mich auch in die Finsternis. It's why people who sympathize with people who gossip. Deshalb haben Menschen, die Mitgefühl haben mit zum Beispiel jemandem, der schimpft oder flucht or judges people, oder über jemanden tratscht oder jemanden bewertet, slander, üble Nachrede, der jemanden verleumdet. People sympathize 'cause they're friends. Menschen haben Mitgefühl, weil sie einfach Freunde sind zum Beispiel. I've seen this. Das habe ich schon beobachtet. You get pulled right into darkness. Aber da wirst du genau in diese Finsternis reingezogen. And then you see where your life begins to go. Und dann sieht man das auch an deinem Leben. You cannot sympathize with someone who's in darkness and walk in the light. Du kannst nicht mit jemandem Mitgefühl haben, der in der Finsternis wandelt und gleichzeitig selbst im Licht gehen. You have to bring them into the light. Du musst sie ins Licht führen. How about King Saul? Was ist mit Saulus? Who lost the kingdom to David? Der sein Königreich an David verloren hat. Prophet Samuel said, "Go and destroy the Amalekites." Samuel hat gesagt, geh und zerstör die Amalekiter. Everything. Alles. Everything. Bring nothing back. Everything. Just wipe them out. Zerstöre sie völlig. Bring nichts zurück. So Saul comes back. Also kommt Saulus zurück. And he brings all the sheep and all the cows, all the cattle. Er bringt alles Vieh, das sie hatten, die Kühe, die Schafe. And he brings the king. Und er bringt den König. King Agag. Und er bringt den König Agag. And Samuel says, "What is this?" Und Samuel sagt, was ist das jetzt? To obey is better than sacrifice. Gehorsam zu sein ist besser als Opfer zu bringen. Yeah, but I thought I'd bring the good. Aber ich dachte, ich bringe das Gute zurück. We could offer it to the Lord. Wir könnten es dem Herrn darbringen. Who knows the King? I brought the King. Wer kennt den König? Ich habe den König gebracht. Maybe he'll get saved. I mean, who knows? Ich meine, vielleicht wird er gerettet. Wer weiß? Do you understand how I feel? Versteht ihr, wie es mir geht? I'm just trying to do good. Ich versuche nur Gutes zu tun. But he was living in disobedience. Aber er hat im Ungehorsam gelebt. And Samuel did not sympathize with him. Und Samuel hatte kein Mitgefühl mit ihm. He took his sword out. Er hat sein Schwert rausgenommen. And right in front of Saul. Und genau vor it Saulus. Says he hacked the king to pieces. Hat to pieces. Es steht wortwörtlich, er hat ihn zerhackt. To pieces. In Teile zerhackt. No sympathy. Gar kein Mitgefühl. With darkness. Mit der Finsternis. And then he told Saul, "The kingdom will be taken from you now." Und dann hat er Saulus verkündet, das Königreich wird dir jetzt weggenommen. And given to another. Und es wird jemand anderem gegeben werden. I have a song here. Maybe you recognize it. Ich habe ein Lied. Vielleicht kennt ihr das. It says this. Und zwar heißt Please allow me to introduce myself. Bitte erlaube mir, mich vorzustellen. I am a man of wealth and taste. Ich bin ein Mann, der reich ist und der Geschmack hat. I've been around for a long, long time. Mich gibt's schon relativ lange. I've stole the hearts of many. Ich habe die Herzen. A man's soul and faith. Ich habe die Herzen von vielen gestohlen. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Ich war da, als Jesus Christus in der Situation war, Schmerzen zu haben und als er gezweifelt hat. I made sure that Pilate washed his hands. To seal his fate. Ich habe sichergestellt, dass Pilatus seine Hände gewaschen hat, um sein Schicksal zu besiegeln. I'm pleased to meet you. Es ist sehr schön, dich heute zu treffen. I hope you know my name. Ich hoffe, du kennst meinen Namen. But what's confusing you is the nature of my game. Aber was dich verwirrt, ist die Natur des Spiels, das ich spiele. Have some courtesy. Hab ein bisschen Mitleid. Have some sympathy. Hab ein bisschen Mitgefühl. This is a song written by Mick Jagger. Das ist ein Lied, das Mick Jagger geschrieben hat. Came out in 1968. Erschienen. Sympathy for the devil. 68. Sympathy for the devil. Mitgefühl für den Teufel. I hope you know my name. It's Lucifer. Ich hoffe, du kennst meinen Namen. Ich bin Lucifer. You think God has sympathy on the devil? Glaubt ihr, Gott hat Mitgefühl mit dem Teufel? You can't have sympathy for someone who defends his sin. Du kannst nicht mit jemandem Mitgefühl haben, der seine Sünde verteidigt. You can have sympathy with someone who admits their sin. Du kannst Mitgefühl mit jemandem haben, der seine Sünde bekennt. If you're talking with someone, wenn du mit jemandem redest, and they say, you know what, I've fallen into adultery, und die Person sagt, ich habe Ehebruch begangen, or you know it and it's a friend of yours, oder du weißt es, weil es ein Freund von dir ist, and you say, hey, let's talk. Und du sagst, hey, lass uns drüber reden. What happened? Was ist passiert? Come on, we're friends. Tell me about it. Wir sind befreundet, sag's mir. You have to listen. You have to listen to zuhören. What they're communicating. Du musst zuhören, was sie rüberbringen. Are they defending what they did? Rechtfertigen sie, was sie tun? Or are they admitting that it was wrong? Oder bekennen sie, dass etwas falsch passiert? Because falsch when war? They defend it, weil wenn sie es verteidigen you oder cannot rechtfertigen, sympathize with them. Dann kannst du kein Mitgefühl haben. If you sympathize with someone who is defending their sin, wenn du Mitgefühl mit jemandem hast, der seine Sünde rechtfertigt, you're gonna go right into darkness. Dann wirst du auch mit reingezogen in die Finsternis. I've seen it over and over. Ich habe das immer und immer wieder someone gesehen. Is gossiping about something, jemand tratscht über irgendwas, speaking bad about me or the leadership or somebody. Redet schlecht über mich oder jemand anderen im Leiterschaftsteam. And people call them. Und die Leute rufen sie an. How you feeling? Wie geht's dir? Tell me why you're doing this. Sag mir, warum du das machst. Well, this is how I feel. Naja, ich fühle mich so. And then they listen to them. Und dann hören sie ihnen zu. And they take on those feelings. Und dann anerkennen sie diese Gefühle. And then they validate and justify gossip. Und dann nehmen sie diese Gefühle wahr, sie anerkennen sie und damit auch das Tratschen. Instead of helping the friend to come to a place of repentance. Statt dem Freund zu helfen, zu einem Zeitpunkt zu kommen, wo er die Sünde bekennt. Now that person is also pulled into darkness. Und damit wird dieser Freund aber auch mit reingezogen in die All Finsternis. Of us sin. Alle Sünde. Every day we do something either wrong or something we didn't do. Wir sündigen alle. We did something wrong. Wir haben etwas falsch gemacht. Or we didn't do something good that we should have done. Oder wir haben etwas Oder wir haben etwas Gutes nicht getan. Like pray for somebody. Für jemanden gebetet. Help somebody. Jemanden unterstützt. Give someone a sandwich that the Holy Spirit said, give them a sandwich. Jemandem ein Sandwich zu geben, wo der Heilige Geist uns gedrängt hat, macht das. We didn't do it because we're just. Und wir haben es einfach nicht gemacht, weil. All of us sin every day somehow. Jeder von uns sündigt jeden Tag irgendwie. When you defend it. Und wenn du es verteidigst und rechtfertigst. You are now crossed over into evil. Dann überschreitest du die Grenze in die Finsternis. Evil, böse. Ins Böse. Evil is when you defend your sin. Böse ist, wenn du deine Sünde rechtfertigst und verteidigst. That's something. That's another level. That's darkness. Das ist einfach eine andere Ebene. Das ist die Finsternis. I was in California in 2006. 2006 war ich in Kalifornien. There was a couple that I did their wedding here in our church. Und ich habe dort ein Ehepaar getroffen, die habe ich hier getraut. A number of years before. Ein paar Jahre davor schon. And we go to visit them because we're in California anyway. Und wir sind hingefahren, um sie zu besuchen, weil wir sowieso schon in Kalifornien waren. And then the wife says to me, "We're having marriage trouble." Dann sagt mir die Frau, wir haben Eheprobleme. Would you spend the day with my husband? Würdest du vielleicht einen Tag mit meinem Mann verbringen? I didn't actually come there to counsel somebody, but okay, let's do it. Ich habe eigentlich nicht vorgehabt, jemanden zu beraten, aber ich habe mir gedacht, okay, mach ich's. Spend the whole day listening, sympathizing with this guy. Und ich habe den ganzen Tag mit ihm verbracht und habe mir angehört, was er zu sagen hatte. Trying to understand how he feels about the marriage. Hatte Mitgefühl mit ihm und habe versucht zu verstehen, wie er sich fühlt in der Ehe. And we're walking through some, we're just walking and looking at stuff and. Wir sind spazieren gegangen, had a coffee and everything. Haben geredet, sind mal Kaffee trinken gegangen. And then he said something that I heard twice before. Und dann hat er etwas gesagt, was ich schon zweimal davor gehört hatte. He said it exactly the way two other guys said it. Er hat es genau so formuliert wie zwei andere Männer. And something went right up my back, like. Und irgendwas ist in mir hinaufgeschlichen. Like I've been here before. Sowas, so ein Gefühl, das kenne ich von he wo. Said this statement. Er hat Folgendes gesagt. Pastor Rob. She just won't trust me. That's the thing. Sie vertraut mir einfach nicht. Das. She just won't trust me. Sie vertraut mir einfach but nicht. It's the way he said it. She just won't trust me. Und das ist die Art und Weise, wie er es formuliert the hat. The last two guys who said that exact statement the same way. Die zwei Männer, von denen ich sowas schon gehört hatte. Who I had sympathized with for a long time. Mit denen ich sehr lange Mitgefühl hatte. Were both living in adultery. Hatten beide Ehebruch begangen. And as I was listening to this guy, I realized. Und wie ich ihm zugehört habe, habe ich mir gedacht, this guy's having an affair. Der hat eine Affäre. There's no doubt in my mind. Es gibt keinen Zweifel. We came back home. Wir sind wieder nach Hause gegangen. And the wife came to the door and says, so how did it go? Und die Frau ist zur Haustür gestürmt und hat gefragt, und wie ist es gelaufen? Did you learn anything? I mean, hast du was rausgefunden? I said, you want me to be honest? Und ich habe gesagt, willst du, dass ich ehrlich she bin? She said, yeah. Sie hat gesagt, ja. I said, he's having an affair. Dann habe ich gesagt, ich glaube, er hat eine Affäre. And I looked at him and I said, you're having an affair. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, du hast eine Affäre. And you know it and I know it. We both know it. Ich weiß es, du weißt es. He denied it. He was angry with me. Er war böse auf mich. Er hat abgestritten. She was shocked. Sie war komplett schockiert. One month later, she found him with the girl. Einen Monat später hat sie ihn erwischt. We have to be. There's two dangers we're looking at. Es sind zwei Gefahren, auf die wir schauen. We're looking at sympathizing with people who are defending their sin. Ja, auf der einen Seite Mitgefühl mit jemandem zu haben, der seine Sünde verteidigt. If you do that, wenn du das machst, you are now in darkness. Dann bist du in der Finsternis. Another danger, die andere Gefahr, is being unsympathetic with people who need me to understand their feelings. Ist kein Mitgefühl für Leute zu empfinden, obwohl die das Mitgefühl brauchen würden. And that's in the light. Und das passiert im Licht. Hey, we're friends. Let's talk. Wir sind Freunde. Lass uns reden. You've had an affair. Du hast eine Affäre gehabt. Tell me about it. Sag mir, was passiert ist. Well, I don't know how it happened, actually. Naja, ich weiß eigentlich nicht, wie ich da reingekommen bin. I was just stupid. Ich war einfach dumm. It's not my wife's fault. Es ist nicht die Schuld meiner Frau. I don't know what happened. Ich weiß nicht, was passiert ist. I just ruined my life. Ich habe gerade mein Leben ruiniert. I'm sorry. I just don't. Es tut mir I think leid. I'm just a selfish idiot. I don't know what to say. Ich bin einfach ein Egoist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. We can sympathize with that. Mit sowas können wir für sowas können wir Mitgefühl empfinden. Hey, look. Hey, look. Schau her. We are all sinners. Wir sind alle Sünder. All sin is the same before God. Jede Sünde ist gleichwertig vor But Gott. Your sin has consequences that are powerful. Aber deine Sünde hat Konsequenzen. I'm here. I'm your friend. Ich bin da, ich bin dein Freund. I wanna carry your feeling. Ich möchte dich mittragen. But the dividing line is, do they admit? Aber die Grenze ist, geben sie es zu? Or do they defend? Oder rechtfertigen sie es? And sometimes even when they admit, und manchmal selbst wenn sie die Sünde zugeben, it may not be real. Dann ist es vielleicht nicht echt. You have to listen. Du musst echt zuhören. It may take a moment. May take a half an hour or longer. Es dauert vielleicht nur einen Moment oder eine halbe Stunde oder länger. I'm listening. Ich höre zu. Okay, I want to know how you feel. Okay, ich möchte wissen, wie es dir I'm geht. I'm listening. I'm your friend. Ich bin dein Freund. Ich höre dir zu. Well, you know what? I've been listening for 2 hours now. Ich habe jetzt 2 Stunden zugehört. And I think you're full of baloney. Und ich glaube, du bist nicht ehrlich. I think you're lying to yourself. Ich glaube, du belügst dich selbst. I think you're lying to me. Ich glaube, du lügst mich an. There's a guy sitting here one time. He came and asked me for money. Es war mal ein Mann hier, der ist hier gesessen und hat mich um Geld. About 6 months ago. Ungefähr vor einem halben Jahr hat mich um Geld gebeten. My mom, she's in the hospital and I really need 150 euro. Er hat erzählt, dass seine Mutter ist im Krankenhaus und er braucht wirklich dringend 150 Euro. For medicine, could you please help me? Für Medikamente. Kannst du mir bitte helfen? I said, sure. I said, what hospital is she in? Ich habe gesagt, ja klar, in welchem Krankenhaus sitzt sie denn? It's not far from here. Es ist nicht weit weg. I said, fine, let's go. Dann habe ich gesagt, super, right komm right now, mal. Me and you, let's go. Geh mal hin. Oh, no, I said, let's go. Nein, nein, er wollte nicht. I'll take you there and I want to visit your mother. Ich werde dich dorthin begleiten, ich möchte deine Mama besuchen. He was so nervous. Und er war so nervös. I said, you're lying, aren't you? Und dann habe ich gesagt, du lügst. He said, no, I said, you're lying. Tell me er hat Nein gesagt. You're lying. Und ich habe wieder wiederholt, du lügst. He said, yeah, I'm lying. Ja, ich lüge. I said, it's okay. Ich habe gesagt, okay. It's okay, I'm your friend. Es ist okay, ich bin dein Freund. But you don't have to do this. Aber du musst es nicht tun. I said, you don't have, God can provide for you. Gott kann für dich sorgen. You don't have to lie. Du musst nicht lügen. See, once they admit, we can sympathize. Denn wenn sie es endlich zugegeben haben, dann können wir dieses Mitgefühl zeigen. We can pull them to ourselves, embrace them and help them. Dann können wir sie umarmen, sie unterstützen. But sympathizing with someone who's in darkness. Aber mit jemandem Mitgefühl zu haben, der in der Finsternis wandelt. Is only going to bring you into darkness. Bringt dich nur selbst in die Finsternis. I'm telling you, if there, I have a relative in the States. Ich habe einen Verwandten in Amerika. Almost every time I call them, fast jedes Mal, wenn ich dort anrufe, they start rehashing our family history. Dann fangen sie an, unsere Familiengeschichte wieder aufzurollen. I say, what do you want to talk about this for? Und dann frage ich immer, warum reden wir jetzt schon wieder darüber? Why did you bring this up? Warum hast du das schon wieder zur Sprache gebracht? Do you know this? Do you know that? This happened. You know that? Weißt du davon und weißt du davon und weißt I said, du das? This is poisoning us both. Das vergiftet uns doch beide. Why do you want to talk about this? Warum möchtest du das wieder aufrollen? I want you to know. Ich möchte, dass du weißt. I said, why do you want me to know? Warum möchtest du, dass ich das weiß? Well, I want you to understand me. Na, ich möchte, dass du das verstehst und mich verstehst. I said, look. Ich habe gesagt, the person who did that to you, die Person, die dir das angetan hat, never received Jesus. Hat Jesus nie kennengelernt. Now they're dead. Jetzt sind sie tot. It's very probable that they're in hell right now. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in der Hölle sind. You have given your life to Christ. Du hast dein Leben Jesus gegeben. You have eternal life before you. Du hast ein ewiges Leben vor dir. You have God in your life. Du hast Gott in deinem Leben. And you're going to sit here and complain about someone who died. Und du möchtest jetzt hier sitzen und dich darüber beschweren über jemanden, der schon tot ist. And you think this pleases God? Und du denkst, das macht Gott Freude? Well, you don't understand me. No, I don't understand du verstehst you. Mich I don't nicht. Understand you. Nein, ich verstehe dich nicht. I don't understand you. Ich verstehe dich nicht. And my wife says, keep your voice down because the neighbors can hear you. Und dann sagt meine Frau, nicht so laut, das können die Nachbarn hören. As soon as the person says, you know what, you're right. Sobald die Person zugibt, ja, du hast eigentlich recht. I am unthankful. Ich bin undankbar. The moment. Genau in dem Moment. You embrace them. Dann umarmst du sie. It's okay. You know, we can all be unthankful. Okay, wir sind auch, ich bin auch manchmal I'm undankbar. I'm telling this because I love you. Ich sag's dir nur, weil ich dich liebe. And you're poisoning me, you're poisoning yourself. Und du vergiftest mich und dich selbst. But that's the dividing line, right there. Aber das ist genau die Grenze. If we admit, wenn wir zugeben, our sin, wenn wir unsere Sünde zugeben, the Holy Spirit convicts us. Und der Heilige Geist uns überführt. Now watch this. I'll close with this. The Holy Spirit is convicting us of things we do wrong. Der Heilige Geist überführt uns. über Dinge, die wir falsch machen. If I don't hear his voice, wenn ich seine Stimme nicht höre and agree with him, und mit ihm übereinstimme. Yeah, you're right. Ja, das stimmt. Yeah, I shouldn't have said that. Das hätte ich nicht sagen sollen. I shouldn't have thought that. Das hätte ich nicht denken sollen. Yeah, I think I've come for the wrong reason tonight. Ja, ich glaube, ich bin heute aus dem falschen Grund hier. I think I'm looking for girls. Ich glaube, ich halte nur nach Mädchen Ausschau. I don't think I'm here for God. Ich bin eigentlich nicht wegen Gott hier. I'm sorry. Es tut mir leid. Cleanse me. You see, the Holy Spirit is convicting us. He's talking to us. Der Heilige Geist überführt uns, er spricht zu uns. Now watch this. If I don't hear his voice and agree with him, wenn ich seine Stimme nicht höre und mit ihm übereinstimme, in the privacy of my heart, in meinem Herzen ganz für do mich, do you really think you're going to agree with someone who's human? Dann glaubst du wirklich, dass du mit jemandem übereinstimmen kannst, der menschlich ist? When they say, you know, I don't think you're telling the truth. Wenn sie dir sagen, ich glaube, du lügst. This is the fourth time you're late for worship practice. Es ist das vierte Mal, dass du zu spät bist für die Probe. Third time you've used that lame excuse. Und dreimal hast du die gleiche blöde Ausrede verwendet. Do you think you're going to be honest with someone if you're not honest with God? Glaubst du, dass du ehrlich Menschen gegenüber sein kannst, wenn du nicht ehrlich Gott gegenüber bist? It all starts with God. Es fängt alles mit Gott an. The Holy Spirit is speaking to us. Der Heilige Geist spricht ständig mit that uns. That was wrong. Das war falsch. That was dishonest. Das war unehrlich. That was proud. Das war stolz. Why did you look at that girl like that? Warum hast du dieses Mädchen so angeschaut? That was not right. Das war nicht richtig. Why did you say that? That was so unkind. Warum hast du das gesagt? Das war so unfreundlich. Why do you think you're God's gift to the world? Warum glaubst du, dass du ein Geschenk Gottes bist? The Holy Spirit is always speaking to us. Der Heilige Geist spricht ständig zu uns. Why are you so self-righteous? Warum bist du so selbstgerecht? He's always speaking to us. Er spricht permanent we zu just uns. Don't listen. Wir hören nur nicht zu. And he wants us to agree with him. Und er möchte, dass wir mit ihm eine Übereinkunft But if we don't learn to agree with him, aber wenn wir es nicht lernen, mit ihm übereinzukommen, we will never learn to agree with someone else. Dann werden wir auch mit keinem Menschen übereinkommen. We might only agree when we have no other choice because we're caught. Wir werden vielleicht mit, ja, wenn wir keine andere Chance haben, dann geben wir vielleicht was zu. Okay, let's pray. Beten wir. And be careful. Be careful. Und seid vorsichtig. Amen. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this awesome opportunity to walk in the light. Danke für diese unendlich tolle Möglichkeit, im Licht zu wandeln. That we don't just have the purpose of worshiping you. Dass wir nicht nur den Zweck erfüllen, dich anzubeten. But we have the awesome privilege of fellowshipping with you. Sondern wir haben das Privileg, mit dir Gemeinschaft zu haben. Of having interaction with you. Wir können mit dir Interaktion haben. And maybe you're here tonight. Und vielleicht bist du heute hier. You've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben gelassen. Means if you die tonight, you have no idea where you would go. Das heißt, wenn du heute stirbst, dann hast du keine Ahnung, wo du hingehst. Jesus died on a cross for you. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. It was an unbelievably horrific death. Es war ein unglaublich schrecklicher Tod. Indescribable. Es war unvorstellbar. Just absolutely indescribable. Völlig unfassbar. And he endured it. Out of love for you und er hat das ausgehalten, weil er dich und mich liebt. The Bible says that God demonstrated his love for us. Dass Gott seine Liebe uns gezeigt hat. In that Jesus died for us. Indem Jesus für uns gestorben ist. While we were yet sinners. Während wir noch Sünder waren. Would you pray with me tonight? Betest du heute mit mir? A simple prayer. Es ist ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich of all the things I've done wrong. Von allen Dingen, die ich falsch gemacht can habe. You say those words? Kannst du diese Worte wiederholen? Can you speak them out? Kannst du sie aussprechen? God forgive me. Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige mich of all the things I've done wrong. Von allen Dingen, die ich falsch gemacht habe. In my life. In meinem Leben. I invite you to come into my life. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Fill me. Fülle mich with your spirit. Mit deinem Geist. Can you say those words? Kannst du diese Worte wiederholen? Fill me with your spirit. Fülle mich mit deinem Geist. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. In Jesus name. In Jesu Namen. Can you say those words? In Jesus name. Kannst du diese Worte auch sagen? There's in Jesu power Namen. In the name of Jesus. da ist Kraft im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen. Let's continue in prayer. Bleiben wir einfach im Gebet. Father, we ask that you give us wisdom. Vater, wir bitten dich um Weisheit. That when friends speak with us, dass wenn Freunde mit uns sprechen, we would have discernment. Dass wir Geister unterscheiden können. And that we would only sympathize when we should. Und dass wir nur dann Mitgefühl haben, wenn wir es sollten. When there's honesty, when there's humility, when there's brokenness. Wenn da Ehrlichkeit ist und Demut und Verletzlichkeit. But let us be good stewards of the grace that you've given us. Aber lass uns gute Hirten sein mit der Gnade, die du uns zur Verfügung gestellt hast. And not give sympathy. Und nicht Mitgefühl geben. Where there's defensiveness or justification. Wo Rechtfertigung oder Verteidigung ist. Help us to be true friends and not flatterers. Hilf uns, wahre Freunde zu sein und nicht nur Pseudo-Freunde. Oder Leute, die schmeicheln. Ja. And I want to pray for marriages and relationships. Ich möchte beten für Ehen und für Beziehungen. And I really feel God so strongly saying, invest in your relationship. Und ich spüre einfach, dass Gott sagt, investiert in eure Beziehungen. Invest in your marriage. Investiert in eure Ehen. Marriage is hard work. Ehe ist harte Arbeit. But it's worth it. Aber es ist es wert. And if you're satisfied and if you're full in your relationship, und wenn du in deiner Beziehung voll und zufrieden bist, then temptation is not going to be very tempting. Dann ist die Versuchung eigentlich keine Versuchung. If I have just had a great steak dinner, wenn ich gerade ein wunderbares Steak zum Abendessen gehabt habe, then McDonald's is not going to tempt me. Dann wird mich der McDonald's nicht versuchen. You know what I mean. Versteht ihr? Yeah, so invest in your relationships, invest in your marriage. Investiert in eure Beziehungen und in eure Ehen. And learn to love your spouse and learn to discover new things about them. Und lernt eure Partner zu lieben und neue Seiten an ihnen zu erkennen. And don't get into an emotional affair with someone of the opposite sex. Und tretet nicht in eine emotionale Bindung oder Beziehung mit jemandem des anderen Geschlechts. If you're struggling in your relationship, wenn du Schwierigkeiten hast in deiner Beziehung, you don't share that with someone of the opposite sex. Dann teil das nicht mit jemandem des anderen Geschlechts. You share that with someone of your sex, same sex. Dann teil das mit jemandem mit der dein Geschlecht hat. Because that's setting yourself up for a fall. Weil das bedeutet, dass du vielleicht fallen könntest. Let's have good, healthy boundaries. Lasst uns gute, gesunde Grenzen setzen. If you know you're weak in your marriage, wenn du weißt, dass du schwach bist in deiner Ehe, don't look for sympathy from someone else. Dann such dir nicht Mitgefühl von jemand anderem. You will have an emotional attachment. It will develop into an emotional attachment. Es wird sich entwickeln in eine Abhängigkeit, in eine emotionale Abhängigkeit. Thank you, Father. Thank you for the verse that you gave us, 1 Corinthians 10:13. Danke für den Vers, den du uns gegeben hast, 1. Korinther 10:13. No temptation has overcome you, but that which is common to everyone. Es gibt keine Versuchung, die dich überwältigt hat, wir haben das alles erlebt. Ungefähr. And God will always give you a way out. Und Gott wird dir immer einen Ausweg zeigen. In the temptation, God will always provide you with a way out. In der Versuchung wird Gott dir immer einen Ausweg zeigen. Let's be wise, let's be careful. Lasst uns weise sein und vorsichtig.